Nein. Ordnung ohne Herrschaft? Aber claro, ihr hört Radio A auf dem Querfunk unter 104,8 MHz jeden zweiten Sonntag im Monat zwischen 18 und 20 Uhr. Hey! Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier bei Radio A, 18 bis 20 Uhr auf dem Querfunk 104,8 MHz oder auf querfunk.de im Livestream oder auf radioa.noblogs.org als Podcast, wann immer ihr wollt. Ja, wir haben wieder einige interessante Punkte für euch vorbereitet, zumindest hoffen wir das. Es geht heute als allererstes um ein regionales Thema, nämlich so ein bisschen um den Immobilienmarkt, und es ist eher so eine kleine Hate Parade. Es geht ein bisschen um die GM, die hier viele Flächen gekauft hat, wie die BürgermeisterInnen dazu stehen und wie Stadt von unten eigentlich aussehen könnte. Danach widmen wir uns dem Tag gegen Frauengewalt, und danach geht es gleich weiter mit einer Diskussion zu den Corona-Maßnahmen, wie sich das Ganze so aktuell gestaltet und die anarchistische Perspektive, was die so anzubieten hat, zu dem Thema. In dem Zuge spielen wir dann auch noch einen kleinen Beitrag ein vom Kliko, vom Klimakollektiv Karlsruhe, die eine Kritik zur Kombilösung haben. Heißt, wir schieben nochmal ein kleines regionales Thema ein, um zum Schluss dann noch zum letzten Verhandlungstag im NSU-Komplex zu kommen, der hier in Karlsruhe erst vor kurzem stattgefunden hat. Viel Spaß beim Hören. Dazwischen gibt es natürlich wie immer Mucke. Kritik auf unserem Blog gerne in das Kommentarfeld oder in das Kontaktfeld radioa.noblogs.org. Wir freuen uns auf eure Mails. Und jetzt viel Spaß bei Radio A. Ja, und weil Punkrock leider immer mehr in den Hintergrund gerät, haben wir so das Gefühl, was wir sehr schade finden, spielen wir jetzt als erstes das Lied Rein ins Loch von Team Scheiße. Aber hast du auch irgendwie noch für die Zukunft was abgesichert, oder nicht? Hast du noch was im Petto, oder? Ja, Dosen. Ja, Dosen. Ich warte auf den Fall. Ich fahre nach Thailand. Plastikflaschene Dosen. Ich sammle ich auf dem Balkon. Im Supermarkt dann kommt nach oben. Ich freue mich schon auf den Bon. Plastikflaschene Dosen. Ich auf dem Balkon, im Supermarkt ein Code nach oben. Ich freu mich schon auf den Baum. Piep, rein ins Loch, piep, rein ins Loch, piep, rein ins Loch, piep, rein ins Loch, piep, rein ins Loch, piep, rein ins Loch, piep, rein ins Loch, piep, rein ins Loch. Plastikflaschen mit Dosen, sammle ich auf dem Balkon, im Supermarkt ein Code nach oben. Ich freu mich schon auf den Bauch. Rein ins Loch, piep, rein ins Loch, piep, rein ins Loch, piep, rein ins Loch, piep, rein ins Loch, piep, rein ins Loch, piep, rein ins Loch, rein ins Loch, rein ins Loch, rein ins Loch. Oh, du bist langsamer reinschut. Plastikflaschen mit Dosen, sammle ich auf dem Balkon. Im Supermarkt ein Code nach oben. Ich freu mich schon auf den Bauch. Bitte beachten Sie: Der Klimawandel schreitet weiter voran. Die für viele Menschen auf der Welt überlebenswichtige 1,5-Grad-Grenze ist kaum noch realistisch einzuhalten. Angesichts dessen ist ein effektiver Klimaschutz zwingend notwendig. Dies würde bedeuten, auch lokal hier in Karlsruhe zu handeln. Mit der jetzt geschehenen Realisierung der Kombilösung wurde es jedoch verpasst, einen Schritt in Richtung einer nachhaltigen Mobilitätswende zu gehen, hin zu einer lebenswerten Stadt für FußgängerInnen, FahrradfahrerInnen und Menschen mit Handicap. Die Kombilösung wird als Jahrhundertprojekt gefeiert. Dabei ist sie viel eher ein großes Prestigeprojekt für die Stadt, mit dem sie Werbung im Wettbewerb mit anderen Städten betreiben kann. Es geht wie in einem Unternehmen darum, in gewinnbringende Maßnahmen zu investieren. Doch für wen sollen die Maßnahmen einen Gewinn bringen? Eine Erhöhung der Lebens- und Aufenthaltsqualität alleine, die den Menschen dient, bringt, dank der Verwertungslogik des Kapitalismus, noch keinen Gewinn. Erst wenn dadurch mehr Konsum, mehr Wirtschaftswachstum und mehr Steuern erzielt werden können, wird es als Gewinn gesehen und die Stadt investiert. Die Kombilösung orientiert sich weder an den Bedürfnissen der BürgerInnen, abseits des Konsums, noch verbessert sie den ÖPNV zielführend. 1,5 Milliarden Euro und weitere Unterhaltungskosten für die beiden Tunnel in der Kaiserstraße und in der Kriegstraße sind die Kosten für dieses Projekt. Mit 1,5 Milliarden Euro wäre es zum Beispiel möglich gewesen, den KVV für die nächsten 30 Jahre für alle kostenfrei zu machen. Statt die Gleise einfach an Ort und Stelle unter die Erde zu verlegen, hätte das Geld auch sinnvoll genutzt werden können, um die Kapazität des ÖPNV zu erhöhen und weitere Orte und Verbindungen zu erschließen. Damit wird der ÖPNV für mehr Menschen eine echte Alternative zum Auto darstellen. Stattdessen folgt im August 2021 eine erneute Ticketpreiserhöhung. Mit der Kombilösung wurde die Chance vertan, wirklich voranzugehen, zu einer Mobilität für morgen. Ein effektiver Klimaschutz und eine echte Verkehrswende sehen anders aus. Wir sehen, dass das Geld vorhanden ist. Es ist nur die Frage des politischen Willens, wie es eingesetzt wird. Die Stadt muss von den Menschen in Karlsruhe gestaltet werden und nicht von den Profitinteressen und Größenwahn. Oh, halt doch mal die Fresse. Jetzt Regionales aus anarchistischer Sicht. Pause dazwischen, also wie so ein Akzent. Fließtauben. Facettenmessage, weil das ist auch schade, wenn wir den nicht mehr haben. Keine Rendite mit der Miete. Keine Rendite mit der Miete. Keine Rendite mit der Miete. Wie der Eingangssong schon vermuten lässt, geht es jetzt um das Thema Stadtentwicklung, Wohnungspolitik und Mietenwahnsinn. Und einsteigen möchte ich mit einem kleinen Beitrag von Annika aus dem Inka Stadtmagazin, beziehungsweise kurz berichten über die Kundgebung am 7.12. Und zwar ging es um die Beratung des Doppelhaushalts der Stadt Karlsruhe. Es haben sich etwa 60 Menschen am Kronplatz versammelt und haben dort eben gegen die geplanten Sparmaßnahmen demonstriert. Vor allem, es ging unter dem Titel eine solidarische Stadt für alle darum, aufzuzeigen, dass die Stadt einerseits viel Geld in Großprojekte steckt, wie zum Beispiel die Stadthalle oder das Staatstheater oder Autostraßenprojekte, die nach und nach eigentlich ja aus Sicht progressiver, vernünftiger Menschen, die das auch sowas wie das 1,5-Grad-Ziel wirklich ernst nehmen, einfach sehr in den Hintergrund geraten sollten, so schnell wie möglich. Anstatt dessen wird eben in der Sozial- und Jugendhilfe gespart. Es soll gespart werden an der Versorgung von geflüchteten Menschen und so weiter. Also hier wird die Versorgung von Menschen einfach schlechter, während quasi die ganzen Großbaustellen und Projekte weiter fortgeführt werden sollen. Klar, man kann jetzt auch nicht überall die Löcher lassen irgendwie, aber auf der anderen Seite kann es auch nicht sein, dass die öffentliche Daseinsvorsorge schlechter wird, dass die Krankenhausversorgung schlechter wird, dass sich die Arbeitsbedingungen für Menschen im sozialen Dienst oder in der Care-Arbeit verschlechtern, während gleichzeitig Unternehmen wie die GEM zum Beispiel hier Millionen scheffeln können. Und da zeigt sich an einem ganz praktischen Projekt, das gerade läuft, eben auf dem Areal C in der Nordweststadt. Das ist, denke ich, mittlerweile den meisten Hörerinnen und Hörern innerhalb Karlsruhes auf jeden Fall bekannt. Also das ist ein ehemaliges amerikanisches Kaserngelände, das von der GEM gekauft wurde, GEM Karlsruhe Ingenieursgesellschaft, die dann später wiederum von der CG-Gruppe, CG Momentum mittlerweile, aufgekauft wurde. CG Momentum ist ein deutschlandweit agierender Immobilien, vor allem erstmal ein Bauträger, der aber im großen Stil quasi ganze Gelände bebaut. Der Gründer und auch immer noch jetzt mittlerweile gerade nicht mehr Vorstand, Christoph Grönert, hat es durch die Doku Ungleichland, da hat er sich immer begleiten lassen mit der Kamera, zu einer gewissen Bekanntheit gebracht. Und das Ganze zieht sich halt einfach immer weiter fort. Also ich hatte jetzt gerade wieder ein Gespräch mit jemand, der sagt, er ist jetzt irgendwie als Single-Mann seit anderthalb Jahren mit, ja, okay, einem sicheren Einkommen, seit über einem Jahr jetzt auf der Suche, hat 400 Wohnungen angeguckt und findet einfach nicht das Richtige, vor allem nicht das Bezahlbare. Und dieses Problem wird einfach auch nicht abgemildert dadurch, dass man dann halt so eine Scheiße produziert, sorry, wie jetzt das Hofgartenkarree. Das ist jetzt das Erste, was die CEG Momentum Gruppe quasi fertiggestellt hat in Karlsruhe. Und ich klicke hier einfach mal durch. Ich gehe mal hier zu verfügbare Wohnungen und dann sehen wir das mal. Also ein Ensemble auf 28.000 Quadratmetern. Und ja, also viele der Wohnungen sind jetzt verkauft. Wir reden von Kaufpreisen, also wir haben hier eine 7-Zimmer-Wohnung zum Beispiel, die liegt bei 2,1 Millionen, also das ist ein Stadthaus mit 2 Millionen, oder wir haben hier ein zweigeschossiges 6-Zimmer-Haus, das liegt jetzt bei 1,8 Millionen und wir haben Mietwohnungen, die meisten sind jetzt hier direkt beim Hofgartenkarree schon verkauft. Jetzt muss ich mal schauen. Genau, aber wir haben Mietwohnungen, die jetzt dann auch schon wieder auf dem Vermietmarkt quasi gelandet sind. Also Menschen haben die gekauft, um die dann zu vermieten. Und da liegen wir halt mit den Mieten irgendwie 135 Quadratmeter, zwei Zimmer. Kann man dann schon mal 1.600 Euro bezahlen, ja. An wen sich das dann irgendwie richtet, ist ja unschwer zu erkennen. Also zwei Zimmer, 1.600 Euro, ja, Pärchen mit sehr hohem Einkommen, am besten irgendwie, ja, das, was so ein bisschen auch die Idee Karlsruher Technologieregion ausmacht, kann man sich auch mal den Einleitungstext durchlesen, wer sich dafür interessiert. Also Karlsruhe Technologieregion im Prinzip. Der Konkurrenzfaktor, auf den sich jetzt Karlsruhe verlassen will, ist, dass man halt eine Wissenschafts-, Forschungs- und Gründungsstadt wird. Sprich, ganz klar formuliert, wir wollen im Prinzip die AkademikerInnen hier haben, die hier studieren am KIT, forschen am Fraunhofer dann am besten und gründen im Schlachthof oder im neuen Gründerzentrum, das dann irgendwann in den nächsten Jahren auch noch entstehen soll. Also wie sich jetzt über die ganze Geschichte auch mit der ehemaligen P8, jetzt Schauenburgstraße, mit dem Projekt gezeigt hat, ist das eigentlich auf dem sogenannten Rothaargelände, ich schmeiße ja mit vielen Begriffen um, ist ein Gelände in Karlsruhe, auch nochmal so ein Kreativ- und Gründerzentrum entstehen soll. Wahrscheinlich wird es am Ende die gleiche Scheiße sein wie der Schlachthof. Warum sage ich Schlachthof und Scheiße? Einfach aufgrund der Mietpreise erstmal. Also die Schlachthof-Mietpreise sind einfach teuer. Und bei so Sitzungen sind dann von der Fächer GmbH auch schon so Sätze gefallen wie, naja, also wer Kunst macht, sollte sich ja schon irgendwie 12 Euro pro Quadratmeter leisten können, sonst ist es ja irgendwie Liebhaberei. Wie verächtlich ist das eigentlich gegenüber Künstlerinnen und Künstlern im Schaffensprozess? Aber jetzt galoppiere ich ganz schön weit. Genau, worum geht's? Es geht darum, dass eben die Stadt einfach eine ganz klare Linie fährt und in diesem Projekt Karlsruher Technologieregion wird das Ganze dann auch offensichtlich quasi und dargestellt. Und es ist einfach auch ein bisschen Armutszeugnis, ja, dass so jemand wie der Oberbürgermeister Mentrup einen Kommentar bringt oder brachte, der hier auch auf dem Blog annika.noblogs.org, Anarchismus in Karlsruhe, erwähnt wird, wo er halt im Prinzip sagt, naja, sind wir doch froh, dass wir die GEM haben und dass die Wohnungen bauen, weil sonst hätten wir ja nachher keine mehr. Gar keine Wohnungen und so haben wir wenigstens einigermaßen bezahlbaren Wohnraum für eine Weile. Weil wir können es natürlich nicht auf Dauer wir können es natürlich nicht auf Dauer die Preise festsetzen und so. Und die Preisbindung der Sozialwohnungen läuft ja dann auch nach 20 Jahren oder so wieder aus. Aber zumindest für eine Zeit haben wir halt ein paar bezahlbare Wohnungen, so mehr oder weniger die Aussage. Genau. Und was ich auch irgendwie krass fand, am Anfang war es auch so in der Alternativszene in Karlsruhe noch, wow, und dann irgendwie auch Bilder und so. Es gab so eine Ausstellung, Expo Station, hieß es, glaube ich. Sollen wir mal kurz nachschauen. Expo Station, da durften jetzt auf dem C-Areal die ganzen Gebäude quasi mit Graffitis nochmal besprüht werden. Und gleichzeitig wurden irgendwie die Leute, die da gelebt haben, halt vertrieben und zum Teil einfach haben die massive Probleme gehabt und haben immer noch massive Probleme, dass die Kleingewerbetreibenden irgendwelche Flächen zu finden. Also da wurden einfach Menschen effektiv quasi in den Ruin getrieben und auch nahezu in die Obdachlosigkeit oder in die Verschlechterung ihrer Unterbringungsbedingungen. Gerade bei den Baustellen MitarbeiterInnen von der Kombilösung. Da haben einige dort eben in den Hallen auch gelebt und sind dort vertrieben worden. Ja, ist einfach, was soll man sagen, einfach zum Kotzen. Und irgendwie dann war noch diese Expo-Station-Graffiti-Geschichte und ja, scheiße golden anmalen bleibt halt scheiße, ja. Und so geht's halt gerade weiter und man muss da dringend dranbleiben, es ist super wichtig, es ist gut, dass es am 7.12. diese Kundgebung gegeben hat, auf jeden Fall, dass sich Menschen jetzt aktiver zusammenschließen, dass sich da wieder ein Bündnis formiert, das sich mit Stadtpolitik beschäftigt. Was wir jetzt, sag ich mal, aus anarchistischer Sicht kritisieren wollen würden, ist, dass es nicht nur eben die Forderungen braucht, sondern es braucht natürlich auch eine aktive Organisierung der Menschen innerhalb der Stadt, einen Zusammenschluss aus betroffenen Menschen, die sich aktiv auch wehren, und zwar in ihren Mietshäusern oder sich eben aktiv, weil das ist eben auch was der Mentrup dann mal relativ direkt zum Ausdruck gebracht hat. Naja, wir haben ja jetzt Richtlinien für Wohnprojekte geschaffen. Wer das nicht weiß, das hat die Stadt mittlerweile. Also man kann mit so Wohnprojektbauideen sehr wohl an die Stadt rantreten. Aber die Stadt sagt halt, naja, nach unseren Spielregeln und einfach generell kommt ja auch keiner. Also wir haben es ja alles toll vorbereitet, aber kommt ja niemand. Also wir haben ja jetzt auch Flächen, aber will ja keiner wirklich was machen. Und das ist natürlich auch irgendwie wirklich ein Problem, dass es ganz viel Gespräch gibt und so, aber dass die Selbstorganisierung von Wohnraumschaffung in Karlsruhe das letzte realisierte Projekt war, das Quartier Alpgrün. Das ist aber auch schwierig ein bisschen, weil sehr teuer, im Endeffekt auch recht teuer geworden ist alles. Und der Grad an Selbstorganisierung in dem Bereich ist einfach auch gering. Also es entstehen wenig Wohnprojekte, es setzen sich wenig Menschen praktisch dafür ein, auch diesen transformativen Prozess einfach selbst in die Hand zu nehmen und zu gestalten. Und damit schließe ich auch, damit wollen wir aufrufen, jetzt kommt nochmal Mucke und dann muss ich schon die Klappe halten, weil wir heute so viel Material haben. Genau, die Häuser, denen die drin wohnen, ja, aber keiner wird uns oder euch die Häuser, in denen ihr wohnt, geben. Man wird sich die Häuser nehmen müssen. Man wird sich damit beschäftigen müssen, wie bekommen die, die drin wohnen, die Häuser? Oder wie entstehen Häuser, für, ja, die dann denjenigen gehören oder von denjenigen eben betrieben werden, die da drinnen wohnen? Da ist in Karlsruhe noch zu wenig. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Menschen seid, die da was machen wollen, schreibt uns gerne an. Findet ihr auf unserem Blog, könnt ihr uns anschreiben, radioa.noblogs.org. Wir leiten das gerne weiter oder treten selber mit euch in Kontakt. Also wenn ihr zufällig die Sendung hört und sagt, ja, jetzt ist es tatsächlich auch an der Zeit, sich zu vernetzen und ernsthaft was anzugreifen, vielleicht ein Projekt ins Leben zu rufen, auch wirklich, und es durchzuziehen, dann meldet euch gerne. Wir helfen gerne dabei, Menschen zu vernetzen und denken, dass wir aus der Scheiße immer nur rauskommen, wenn wir auf der einen Seite kritisieren und klar benennen, was da für Scheiße läuft. Ich meine, es ist Wahnsinn, ja. Und das ist ein Mietenwahnsinn, das ist ein politischer Wahnsinn, das ist eine Destruktion von sozialer Stadt, Dekonstruktion und auch einfach Zerstörung. Also Destruction stimmt schon auch irgendwie. Und ja, also es passiert eine krasse Segregation, also eine Vertreibung bestimmter sozialer Gruppen. Und da kann der Mentrop sagen zum Cereal, hier hat keine Vertreibung stattgefunden. Dummes Geschwätz, selbstverständlich. Also ich meine, die Menschen, die da waren, sind nicht mehr da. Was ist es? Also natürlich sind die vertrieben worden. Was ist denn sonst? Also klar, keine Vertreibung mit irgendwie Stock und Peitsche, aber Stock und Peitsche braucht man auch nicht. Mietvertrag reicht völlig aus, ja. Also Kündigung und ein richtig arschiger Vermieter. Und der arschige Vermieter war auch da. Und mit Stock und Peitsche, ich weiß nicht, ob da nicht der ein oder andere doch auch nicht ganz friedlich vertrieben wurde. Ja, weitere Projekte sind zum Beispiel dann die Valhalla in der Ost-Südstadt, die ihr auch kennt. Da läuft genauso eine Scheiße. Es wird halt zerteilt und zerlegt in kleine Einheiten, einfach dadurch, weil man durch mehr kleine Einheiten, mehr einzelne Mietverträge zum einen mehr Optionen hat, mehr Sicherheit als Investor und am Ende auch einfach mehr Profit aus mehr Einzelvermietungen. Und es läuft überall und das ist eben das, was wir so ein bisschen kritisieren möchten, an der Linie jetzt der Linkspartei oder so. Das ist kein Skandal, das ist Kapitalismus und das ist extra Absicht und das ist Geschäft. Und da braucht man sich nicht zu wundern. Und ja, wie gesagt, das eine ist, man kann das Ganze kritisieren, man muss das Ganze kritisieren, man muss auf die Straße gehen, man muss klar benennen, wie scheiße das ist. Und auf der anderen Seite muss man aber auch ganz praktisch beginnen, den transformativen Prozess zu gestalten, indem man Orte organisiert, die es möglich machen, dass sich Menschen organisieren, die unabhängig von irgendwelchen Parteistrukturen, identitätspolitischen, was weiß ich, Grabenkämpfen, Quatsch, sich organisieren können und gemeinsam dort von dort aus Projekte auch wirklich verwirklichen, weil so funktioniert am Ende die Transformation. Jo, wie gesagt, Mucke und Ende des Beitrags und schreibt uns, vernetzt euch. Ein guter Ort wird das Café Noir wieder sein. Das wird wahrscheinlich in der Schauenburgstraße 25. Das wird öffnen wahrscheinlich im Februar, ist es soweit. Und dort wird auf jeden Fall diskutiert, gestritten und organisiert und vernetzt. Und kommt gerne vorbei. Das wird auf jeden Fall cool. Ja, statt machen, statt nichts machen. Und von unten und selber. Let's go. Ja, und weil ich es erst entdeckt habe und weil es jetzt irgendwie gut passt, als kleiner Gruß an all die Müllers, Mentrups und Co.s dieser Welt, die irgendwie nicht so richtig in unserem Sinne handeln, gibt es jetzt das Lied Vorgesetzter von Team Scheiße. Viel Spaß. Ach so, und das vorhin war der Chor der Statistik mit Bernadette Lahengst außerdem. Warum wollten Sie kein Teil der Gesellschaft sein? Weil dieses Angebot der Gesellschaft schwach war. Also man hat da von sehr simplen Lebensläufen gesprochen. Das war dann schon so Schule, Lehre, Ausbildung, Arbeit, Tod. Und irgendwie hatten wir andere Ideen. Nämlich zum Beispiel auch, ja, saufen oder sowas. Du bist so dumm, du könntest Vorgesetzter sein. Leute, die wie du sind, gibt es häufig. Du bist einer der Gründe, warum Leute wie ich keinen Bock haben auf Leute wie dich. Es wäre echt besser gewesen, wären wir uns nie im Leben begegnet. Jetzt hab ich Kotze im Mund, weil ich jetzt weiß, dass es noch einen von eurer Sorte gibt. Vielen Dank! Du bist so dumm, du könntest Vorgesetzter sein. Leute wie du sind, gibt es häufig. Du bist einer der Gründe, warum Leute wie ich keinen Bock haben auf Leute wie dich. Es wäre echt besser, wenn du mir in Zukunft aus dem Weg gehst. Sonst spuck ich dir irgendwann meine Kotze ins Gesicht, damit ich sie nicht immer runterschlucken muss. Kotze! In dein Scheißgesicht! Du bist so dumm, du könntest Vorgesetzter sein. Leute, die wie du sind, geht es häufig. Du bist einer der Gründe, warum Leute wie ich keinen Bock haben auf Leute wie dich. Du bist so dumm, du könntest Vorgesetzter sein. Leute, die wie du sind, geht es häufig. Du bist einer der Gründe, warum Leute wie ich keinen Bock haben auf Leute wie dich. Du bist einer der Gründe, warum Leute wie ich keinen Bock haben auf Leute wie dich. Du bist einer der Gründe, warum Leute wie ich keinen Bock haben auf Leute wie dich. Du könntest Vorgesetzter sein. Du könntest Vorgesetzter sein. Du könntest Vorgesetzter sein. Du könntest Vorgesetzter sein. He took the bomb. Let me die. See you later. Am 25. November war der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Und ich möchte euch ein bisschen was dazu erzählen. Denn das ist ein wichtiger Tag, auch wenn viele, besonders auch rassistisch denkende Menschen vielleicht denken, dass so ein Tag in Europa bzw. Deutschland nicht mehr vonnöten ist und da vielleicht eher an islamisch geprägte Länder oder arme Länder denken. Nein, das ist auch zum Beispiel in Deutschland noch ein ganz wichtiges Thema. Und genau darauf gehe ich ein. Vielleicht erstmal, wo kommt dieser Tag her? Und zwar wurde der Tag gegen Gewalt an Frauen 1999 von der UN-Generalversammlung verabschiedet, da sich die Generalversammlung beunruhigt darüber zeigte, dass Frauen nicht in den vollen Genuss ihrer Menschenrechte und Grundfreiheiten kommen und besorgt darüber, dass es nach wie vor nicht gelungen ist, diese Rechte und Freiheiten im Falle von Gewalt gegen Frauen zu schützen und zu fördern. Deshalb beschlossen sie alljährlich, einen internationalen Gedenktag auszurufen, um das öffentliche Interesse zu diesem Thema in den Vordergrund zu rücken. Hintergrund für diesen Aktionstag war die Entführung, Vergewaltigung und Folterung dreier Schwestern und ihre Ermordung im Jahre 1960. Die Schwestern Mirabel waren in der Dominikanischen Republik durch Militärangehörige des damaligen Diktators Rafael Trujillo verschleppt worden. Und natürlich freuen wir uns, dass es auch in Karlsruhe zu diesem Tag Aktion gab. Und zwar gab es eine Aktion am Stephansplatz und in der Kaiserstraße vor der Passage in der Nähe vom Europaplatz. Da ich arbeiten musste und ein bisschen im Stress war, habe ich nur eine dieser Veranstaltungen besucht, und zwar die in der Kaiserstraße, was an dieser Aktion sehr schön war. Man hat sie sofort gefunden. Es war fast wie eine Performance gestaltet, also sprich, es wurden nur ganz kurz Redebeiträge gehalten und zwischendrin wurden Parolen gerufen und getrommelt, sodass das alles ein einheitliches Bild gab und auch nur vorbeilaufende Passantinnen die kurzen Wortmeldungen gut mitnehmen konnten. Ich habe euch einen Teil davon aufgenommen, aber vorher vielleicht noch inhaltlich etwas zu diesem Tag. Da wird es auch in dem aufgenommenen Beitrag dazu kommen. Aber ich möchte euch vielleicht noch kurz den Flyer vorlesen, der auf der Aktion verteilt wurde. Und zwar von der Feministischen Intervention. Ich zitiere: Heute am Internationalen Aktionstag gegen Gewalt gegen Frauen protestieren wir öffentlich gegen Femizide, gegen alle Formen häuslicher und staatlicher Gewalt gegen Frauen. Weltweit ist ein Anstieg der Gewalt gegen Frauen festzustellen. Frauen werden getötet, weil sie Frauen sind, weil sie ihr eigenes Leben führen wollen, sich religiösen und patriarchalen Vorstellungen nicht unterordnen wollen. Gewalt gegen Frauen hat viele Gesichter. Psychische Gewalt wird in der Gesellschaft kaum wahrgenommen, ist aber weit verbreitet. In Polen werden Frauen lieber sterben gelassen, anstatt eine Abtreibung einzuleiten. Geflüchtete Frauen in Lagern leben in untragbaren Umständen, die sie schutzlos der Gewalt von Männern aussetzen. Auch der alltägliche Sexismus, inklusive sexueller Übergriffe, die Frauen ertragen müssen, ist gewaltvoll. Häusliche Gewalt gegen Frauen ist keine Privatsache. Es sind auch keine Einzelfälle. Täter sind in erster Linie Männer aus dem persönlichen Umfeld, die Frauen als ihr persönliches Eigentum oder als Menschen zweiter Klasse betrachten. Sie nehmen sich das Recht heraus, Frauen zu disziplinieren, körperlich anzugreifen und letztlich auch zu töten, wenn sie es für erforderlich halten, um ihr eigenes Ego zu befriedigen oder patriarchalische Verhaltensvorschriften für Frauen durchzusetzen. In der BRD wird jeden dritten Tag eine Frau getötet. Jeden zweiten Tag findet ein Tötungsversuch statt. Frauen sind immer weniger bereit, diese Situation einfach hinzunehmen. Nicht zuletzt in Argentinien und anderen Ländern Lateinamerikas ist der Kampf gegen Femizide zu einer Massenbewegung angewachsen. Ni una menos wurde zur zentralen Parole, um zum Widerstand auszurufen. Und darum geht es auch uns. Wir wollen die Gewalt nicht nur beklagen, sondern als Aktivistinnen deutlich machen, nicht mit uns. Gemeinsam und grenzenlos gegen Frauenunterdrückung und Patriarchat. We fight back. Ni una menos. Vielleicht noch zu der Parole Ni una menos. Das heißt so viel wie keine einzige mehr. Also keine einzige Frau mehr, die an patriarchaler Gewalt leiden muss oder sterben muss. Jetzt würde ich sagen, spiele ich Musik und danach hört ihr den Mitschnitt von der Kundgebung. Waren größer als mein Selbstbewusstsein. Ich versteckte mich in mir, lebte nur einen Bruchteil. Um mich rum ein Mosaik, Kanten und Brüche, Arroganz und Gerüchte. Es ging immer nur darum, nicht unterzugehen. Als könnte zwischen Bängen und Hängen noch ein Wunder geschehen. Aber niemand entpuppte sich als einfühlsam, weil es peinlich war, angreifbar. Mein Redeanteil lag bei um die 7%. Mein Top war zu kurz und meine Jeans war zu eng. Denn wenn du inhaltlich keine Relevanz hast, geht es darum, wie du aussiehst, was du anhast. Ich hatte Nierenentzündungen und Selbstzweifel. Wenn ich zurückblicke, finde ich das selbst scheiße. Und um dazu zu gehören, griff ich erneut zur Bon. Ich war im allerbesten Falle nur die Freundin von. Aber heute sind sie mir völlig egal. Ich kenne nicht einmal mehr ihre bescheuerten Namen. Ihre Stimmen verstummen, ihre Gesichter verblassen. Manchmal ist mir danach über diese Geschichten zu lachen. Weißt du, heute sind sie mir völlig egal. Ich kenne nicht einmal mehr ihre bescheuerten Namen. Wann war das, 98 oder 2006? Irgendwann sind die Erinnerungen weg. Ich gaukelte anderen vor, dass ich cool sei. Ich fand mich selber nicht cool, das war kein Zufall. Weil ich dachte, dass die Realität nicht ausreicht, hab ich meine Storys übertrieben und als Ausgleich hab ich mich geschämt oder abgelenkt. Ich war nicht mal richtig kriminell, ich war nur angestrengt. Es gab einige Leute, vor denen ich Angst hatte. Doch ich hatte keine Angst, dass sie mich anfassen, sondern ausgrenzen. Ich hab erst später gemerkt, das war das klassische Beispiel für Opfer-Täter-Umkehr. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn mit dem Schlag ins Gesicht es einmal kurz knackt und dein Nasenbein bricht. Ich hab die Fresse gehalten in ihrer Gegenwart. Sie haben mich ignoriert oder verarscht, wie es gelegen kam. Hab auch nach unten getreten, war nicht besser als sie. Hab ihren Namen vergessen, doch das vergesse ich nie. Aber heute sind sie mir völlig egal. Ich kenne nicht einmal mehr ihre bescheuerten Namen. Ihre Stimmen verstummen, ihre Gesichter verblassen. Manchmal ist mir danach über diese Geschichten zu lachen. Weißt du, heute sind sie mir völlig egal. Ich kenne nicht einmal mehr ihre bescheuerten Namen. Wann war das, 98 oder 2006? Irgendwann sind die Erinnerungen weg. Aber heute sind sie mir völlig egal. Ich kenne nicht einmal mehr ihre bescheuerten Namen. Ihre Stimmen verstummen, ihre Gesichter verblassen. Manchmal ist mir danach über diese Geschichten zu lachen. Weißt du, heute sind sie mir völlig egal. Ich kenne nicht einmal mehr ihre bescheuerten Namen. Wann war das, 98 oder 2006? Irgendwann sind die Erinnerungen. Demonstrieren Frauen. In dieser kämpferischen Aufbruchsstimmung wurde das Lied Ohne Furcht zur gemeinsamen Hymne. In diesem Lied heißt es unter anderem: Wir singen ohne Furcht. Wir fordern Gerechtigkeit. Wir erheben unsere Stimme für jede Verschwundene, dass alle es hören. Wir bleiben am Leben. Nieder mit dem Femizid bringt die Täter zu Fall. Wir trauern, wir kämpfen, wir fordern Schluss mit Gewalt gegen Frauen. Prostitution. Menschen in die Prostitution zu zwingen, ist eine der schrecklichsten Menschenrechtsverletzungen. Der überwiegende Teil der Betroffenen sind Frauen. Deutschland hat sich traurigerweise zu einem Hotspot im Bereich Menschenhandel und Zwangsprostitution entwickelt. Die Situation prostituierter Frauen hat sich durch gesetzgeberische Maßnahmen keineswegs verbessert. Im Gegenteil, wegen der Verschärfungen in der Gesetzgebung anderer EU-Staaten hat sich ein gesteigerter Sextourismus entwickelt. Auch die Erzählung von der Freiwilligkeit und dass Prostitution ein Beruf wie jeder andere sei, verzerrt und verharmlost die Situation der sogenannten Sexarbeiterinnen. Frauen in der Prostitution werden in doppelter Hinsicht Opfer von Gewalt. Erstens stellt bereits der Umstand, den eigenen Körper gegen Bezahlung einem anderen Menschen zur Verfügung stellen zu müssen, eine Form der Gewalt dar. Zweitens sind prostituierte Frauen viel mehr der Gefahr ausgesetzt, Opfer von Übergriffen zu werden. Der Anteil der brutalen Gewaltdelikte ist hier wesentlich höher als in der Gesamtbevölkerung. Allein mit dem Freier sind die Frauen oft gänzlich ausgeliefert, auch im Bordell. Es kommt neben Mord und Totschlag oft zu schrecklichen Körperverletzungen mit schweren Folgen, auch für die Psyche der Frauen. Kaum eine prostituierte Frau hat nicht bereits Gewalt erlebt, entweder durch den eigenen Zuhälter oder durch Freier. Viele Frauen wurden mit falschen Versprechungen aus Osteuropa und Asien zu uns gelockt und dann zwangsprostituiert. Wir fordern Bestrafung der Freier, wie zum Beispiel im nordischen Modell. Ausbau der Ausstiegshilfen aus der Prostitution. Schluss mit der Verharmlosung von Prostitution. Konsequente Strafverfolgung von Menschenhandel und Zwangsprostitution. Wir trauern, wir kämpfen, wir fordern Schluss mit Gewalt gegen Frauen! Ihr habt noch nie Gewalt gegen Frauen gemacht. Jede vierte Frau in Deutschland litt schon unter psychischer oder physischer Gewalt des Partners oder Ex-Partners. Dabei ist vielen nicht bewusst, dass auch nicht physische Handlungen gewaltvoll sein können und Leiden verursachen. Viele Tatpersonen verhalten sich äußerst manipulativ und geschickt. Sie pflegen nach außen ein betonfreundliches, zugewandtes Auftreten, um gegenteilige Behauptungen der Betroffenen unglaubwürdig erscheinen zu lassen. Zum Beispiel ist übermäßige oder zwanghafte Kontrolle von Männern über Frauen bestehend aus Beschuldigung, Bedrohung, Demütigung und Einschüchterung ein zentraler Bestandteil von häuslicher Gewalt. In Großbritannien wird die sogenannte Zwangskontrolle als Form der häuslichen Gewalt anerkannt und stellt eine Straftat dar. In Deutschland leider noch nicht. Weitere Formen der psychischen Gewalt, welche oft an Frauen angewandt werden, sind Isolation der Betroffenen, Kontrolle über grundlegende Bedürfnisse, Überwachung von Zeiteinteilung, Aktivitäten, Finanzen und Kommunikation. wiederholte Abwertung, Einfordern traditioneller Geschlechterrollen sowie das Instrumentalisieren der Kinder gegen die Mutter und Eindrohungen sowie Einschüchterungen. Diese Form der Gewalt bleibt in der BRD größtenteils unbestraft. Die Betroffenen geraten in Abhängigkeit, werden fremdbestimmt in ihrer Wahrnehmung und ihrem Verhalten, eine tagtägliche Belastung. Nach Jahren psychischer Manipulation sind Selbstwertgefühl und Widerstandsfähigkeit der Betroffenen häufig stark geschwächt. Sie fühlen sich kraftlos und unsicher und können sich somit auch nicht mehr effektiv gegen körperliche Gewalt zur Wehr setzen. Wir sagen Nein zu jeder Form von Gewalt an Frauen. Wir trauern, wir kämpfen, wir fordern Schluss mit Gewalt gegen Frauen! Gewalt gegen Frauen und Mädchen hat viele Gesichter. Auch der Paragraph 218 in der BRD gehört dazu. Denn noch immer werden Frauen, gerade auch mit Hilfe dieses Paragraphen, kontrolliert, sanktioniert und kriminalisiert, wenn sie Selbstbestimmung und das Recht einfordern, über ihren Körper selbst zu bestimmen. Bis heute ist ein Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich nach Paragraph 218 Strafgesetzbuch für alle Beteiligten verboten und nur gnadenhalber straffrei, bei Einhaltung von Zwangsberatung, Wartezeit und bestimmten Fristen. Das heißt, Kontrolle durch Staat oder Kirche über den Körper und die Lebensentscheidungen von Frauen. Frauen, die ihr Recht auf körperliche und sexuelle Selbstbestimmung wahrnehmen, sehen sich Hürden, Schikanen und Kriminalisierung ausgesetzt. Zwar wurde in der BRD in den letzten Jahrzehnten das Abtreibungsrecht mehrfach verändert, aber die in Deutschland geltende gesetzliche Regelung des Schwangerschaftsabbruchs als Straftat hat Auswirkungen auf die Versorgungssituation der Frauen. Die Zahl der Praxen und Kliniken, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, sinkt laufend. Informationen über Abtreibungsmöglichkeiten werden als Werbung für Abtreibung bezeichnet und so weiter. Diese Situation führt dazu, dass die Zahl der unsachgemäßen Schwangerschaftsabbrüche steigt. Keine Abtreibung wird durch restriktive Gesetzgebung und Zugang zu Abtreibungen verhindert, sondern unsachgemäße Schwangerschaftsabbrüche sind weltweit die häufigste Ursache für den Tod schwangerer Frauen. Es ist ein Skandal, dass der Paragraph 218 zur Kriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs jetzt seit 150 Jahren in Kraft ist. Aber hier wie anderswo gehen Frauen für ihr Selbstbestimmungsrecht auf die Straße. 150 Jahre Widerstand gegen Paragraph 218 sind wahrlich genug. Uns reicht's. Zum Abschluss dieses Beitrags zum Tag gegen Gewalt an Frauen hört ihr jetzt eine Performance, und zwar die Performance "Der Vergewaltiger bist du". Die Performance wurde von der Gruppe Las Tesis aus Chile ins Leben gerufen, und diese Gruppe hat die an öffentlichen Plätzen vorgetragen, und von da aus wurde diese Performance auch in die ganze Welt getragen. Y nuestro castigo es la violencia que no ve. wird jetzt wahr. Die Weihnachtszeit ist da und allen ist schon klar. Es wird wie jedes Jahr. Besinnlichkeit und Ruhe gehören hier nicht dazu. Sind reine Illusion. Das wissen alle schon. Es fehlt ein kleiner Funke, dass alles explodiert und niemand kann's verhindern. Es ist vorprogrammiert. Nirgendwo Frieden, Lachen, Freude. Dafür nur Tränen, Terror und Geschrei. Und statt Geschenken und Liebe gibt's Streit, Stress und Hiebe. Schön ist die Weihnachtszeit. Und dann brechen alle Dämme und dann geht die Party los. Dann fliegen hier die Fetzen, die Stimmung ist grandios. Nirgendwo Frieden, Lachen, Freude. Dafür nur Tränen, Terror und Geschrei. Und statt Geschenken und Liebe gibt's Streit, Stress und Hiebe. Schön. Setz dich her und feier mit uns das Fest der Liebe. Lass uns für einen Augenblick so tun, als gäbe es keine Kriege, keine Konflikte, keinen Hunger, keine Gier, keinen Hass. Und dann können wir wieder das tun, was wir am besten können. Wir streiten und wir schreien uns an und wir schlagen uns gegenseitig. Ja, wir hatten ja in der letzten Sendung eine Diskussion über die Corona-Maßnahmen und die Corona-Politik und ob jetzt diese bösen Ungeimpften alleine schuld sind oder nicht. Ich hoffe, es kam rüber, dass wir es wichtig finden, sich impfen zu lassen und dass wir nur allein die Schuld auf die Ungeimpften zu schieben in der pandemischen Lage aktuell, dass das ein bisschen zu kurz ist. Ich hoffe, das kam rüber. Genau. Und jetzt, wir hatten uns ja letzte Woche schon mal getroffen und du warst ziemlich aufgelöst und sauer, weswegen wir gedacht haben, wir müssten die Diskussion noch ein bisschen weiter fortführen, nur mit einem anderen Vorzeichen. Ja, also vielleicht dem als erstes schuldig vielleicht den HörerInnen eine Entschuldigung, dass wir schon wieder über Corona sprechen müssen. Ich denke, jeder von uns ist eigentlich nur noch angekotzt von dem Thema, aber ich glaube, angekotzt sein ist richtig, darf Mensch auch, und nichtsdestotrotz müssen wir weiter darüber reden. Und ja, ich war wütend, ich war sauer, ich Lohnarbeiter halt in einem Krankenhaus und kriege direkt, ja, in dem Bereich, wo ich arbeite, eher indirekt, aber ich kriege halt schon mit, wie belastet viele Menschen im Krankenhaus jetzt agieren müssen, dass die Intensivstationen voll sind und immer mehr Personal kündigt, weil sie schlichtweg überlastet sind, im Stich gelassen werden. Und dann ist es eigentlich umso schlimmer, wenn halt wie ein Fall, der sich in einem der Krankenhäuser hier in Karlsruhe zugetragen hat, ein Ehepaar scheinbar geimpft ins Krankenhaus kommt, dann einen schweren Verlauf hat, der sich rapide verschlechtert und innerhalb von ein paar Tagen sich so weit verschlimmert, dass jedem Menschen klar ist, die werden das nicht überleben und die einzige Möglichkeit nur noch ist zu intubieren, also den Menschen künstlich zu beatmen und kurz bevor die künstliche Beatmung eingeleitet wird, die Patientin dann noch beichtet, dass das Impfzertifikat für 300 Euro im Internet erworben wurde von sie und ihrem Mann. Und das macht insofern wütend, weil auf der einen Seite natürlich dass die persönliche Entscheidung ist und die persönliche Freiheit ist, zu entscheiden, lasse ich mich impfen und lasse ich mich nicht impfen und dementsprechend der gesellschaftliche Ausschluss, der ja ohne Zweifel stattfindet, halt dagegen agiert, zumindest in Ansätzen nachvollziehbar macht, dass man sagt, okay, dann besorge ich mir dieses Zertifikat, auch wenn ich mich eigentlich nicht impfen möchte. Auf der anderen Seite ist es halt total egoistisch ist, weil sich eine Menge Menschen sich den Arsch aufreißen, um dein Leben zu retten und du es aber selbst nicht nötig befunden hast, die geringsten oder die harmlosesten Maßnahmen zu ergreifen, dein Leben zu sichern. Also weißt du, was ich meine? Und ja. Wir hatten das ja auch letzten Sonntag, als wir uns getroffen haben, hatten wir das ja auch andiskutiert und da also bei der ganzen Sache geht es um den Themenkomplex Individualismus, aber auch Solidarität. Ja, da wollte ich jetzt den geschmeidigen Übergang machen, weil ich es ja gesagt habe, es ist die persönliche Freiheit, also es ist schon eine individuelle Entscheidung. Es ist halt jetzt aber die Frage so, ist diese individuelle Entscheidung in Bezug auf das Wohlergehen der Gesamtgesellschaft noch tragfähig und inwiefern ist gerade dieser Individualismus, wie er gepredigt ist, für viele unserer aktuellen Probleme, sei es Klimawandel, sei es, keine Ahnung, Kapitalismus etc., mitverantwortlich. Also inwiefern ist es Folge vielleicht von unserem jetzigen Lebensweise, inwiefern ist es Ursache unserer jetzigen Lebensweise? Genau, ich meine, ich finde es den Themenkomplex auch so spannend, weil ich mal sagen würde, wir als sich anarchistisch verstehenden Menschen ja immer auch so in diesem Zwiespalt sind. Auf der einen Seite muss der Anarchismus vom Individuum ausgehen, aber wenn aber das nicht mit einem solidarischen Gedanken oder gemeinschaftlichen Gedanken passiert, könnten wir auch neoliberale Arschlöcher sein, so. Und umgekehrt, was zum Beispiel viele autoritäre Kommunistinnen irgendwie, nur die Gemeinschaft oder wo ich jetzt das nicht gleichsetzen will oder vergleichen will oder Faschismus, der ja auf eine Volksgemeinschaft und alles für das Volk und so. Und von daher ist ja gerade der Blickwinkel auf das Individuum oder vom Individuum auszugehen ja schon wichtig, nur glaube ich, worauf du ja hinaus willst, irgendwie ist dieser Individualismus in einer kapitalistischen Gesellschaft, in der wir leben, in der es keine Alternative mehr zu geben scheint, so dermaßen ausgeprägt, jeder gegen jeden, du bist dein eigenes Glückes Schmied, irgendwie schau auf dich selber, wenn es dir gut geht, ist alles erledigt irgendwie. Ja, ich meine, das seh ich auch auf jeden Fall, diese Entwicklung, dass die immer stärker wird. Ich meine, in den 90ern, glaube ich, konnte man noch so ein bisschen so, da hat sich's noch nicht so durchgesetzt gehabt, weil da immer noch die Systemfrage zumindest noch bekannt war, aber dadurch, dass das alles gar keine Rolle mehr spielt, dass jetzt Sozialdemokratie zum Beispiel auch sowas wie Hartz-IV-Gesetze bedeutet, also dass so dass sozialistische Gedanken überhaupt gar keine Rolle mehr spielen. Und ich glaube, das spielt da schon mit in dem Thema rein, irgendwie, dass die kapitalistische Gesellschaft immer mehr schafft, von mir aus kann man es auch neoliberale Gesellschaft nennen, immer mehr schafft, dadurch, dass die soziale Komponente auch im Staat irgendwie immer weiter abgebaut wird, irgendwie. Und Solidarität abgebaut wird. Ich meine, Solidarität ist da eigentlich nur eine Floskel oft irgendwie. Dass es natürlich auch dazu kommt, dass die Leute nicht mehr nach rechts und nach links schauen, sondern sagen und so dermaßen auf ihre individuelle Freiheit angebliche Freiheit, kann man auch auf den Freiheitsbegriff nochmal zu sprechen kommen. So ist, also nochmal jetzt zurück, was ich sagen wollte, dass die Leute zu sehr auf ihre individuelle Freiheit bestehen und gar nicht mehr checken, dass ihre individuelle Freiheit nur gewährleistet sein kann, würde ich als Anarchist sagen, wenn alle frei sind. Also sprich, dass Menschen zum Beispiel auch das Recht haben, irgendwie in einem gesellschaftlichen Rahmen zu sein, wo sie ihre Freiheit ausleben leben können. Und dieser gesellschaftliche Rahmen, der allen eine Freiheit ermöglicht, immer weiter abgebaut wird, sodass nur noch diese angebliche individuelle Freiheit irgendwie, die natürlich in einem bürgerlichen kapitalistischen Staat hochgehalten wird, irgendwie nur noch der gesehen wird und zum Kampf jeder gegen jeden, und das bedeutet halt Freiheit. Also sprich, ich muss mich ja gar nicht impfen lassen, das ist nur mein eigenes Ding so. Mhm. Und wenn ich dadurch auch andere Leute gefährde, interessiert es mich nicht. Genau, und ich denke, da kommen wir jetzt an den Punkt, wo wir wieder zu der Eingangsthese kommen, inwiefern das eine Antwort sein kann, weil, wie ich es ja gesagt habe, sehe ich in diesem Individualitätsgedanken, den du jetzt gut ausgeführt hast, halt genau das Problem, was wir in der aktuellen Situation haben, beziehungsweise sehe ich es halt, dass das halt aus genau diesen Gründen nicht die Antwort sein kann für das, was vielleicht jetzt plakativ ausgedrückt der Planet zum Überleben braucht. So als Beispiel mit der Pandemie, die die Möglichkeit zu lassen, zu sagen, ich lasse mich nicht impfen, ist aus individuell freiheitlicher Sicht notwendig. Allerdings haben wir genau das Problem, und es zeigt ja zum Beispiel auch Beispiele von Staaten, wo die durch Impfung wesentlich besser voranschreitet. Ich denke an Zypern, ich denke an Portugal. So nach meinem Wissensstand nach ist dort die vierte Welle wesentlich schwächer als hier in Deutschland, weil die Menschen durchgeimpft sind. Das heißt, im Umkehrschluss, die individuelle Entscheidung, sich impfen zu lassen, ist gar nicht individuell, weil die Entscheidung zwangsläufig Auswirkungen auf das Kollektiv hat. So, ein zweites Beispiel, die Freiheit, mit 170 über die Autobahn zu knallen, ist erstmal natürlich individuell betrachtet eine wichtige Entscheidung für mich. Ich sollte das Recht haben, für mich entscheiden zu können, ob ich jetzt mit 180 über die Autobahn knalle oder nur mit 130. Im Umkehrschluss ist es aber so, wenn ich mit 180 die Kontrolle über mein Fahrzeug verliere, reiße ich unter Umständen mit jemandem in den Tod, der sich brav an die 130 km/h gehalten kann. Die Entscheidung ist also gar nicht individuell, sondern auch kollektiv zu sehen. Und beziehungsweise die Auswirkungen werden immer in irgendeiner Weise auch von der Gesellschaft getragen werden müssen. So, von daher gesehen ist allein schon die Forderung nach individueller Freiheit an sich schon egoistisch und antisolidarisch zu betrachten. Genau, mit einer bestimmten Vorstellung von Freiheit auf jeden Fall und individueller Freiheit. Hier stehen wir, vor uns die Wüste, um uns der Wohlstand, hinter uns Jahre vertaner Zeit und fehlender Taten, Jahre des Zögerns, man kannte die Fakten und war nicht bereit. Aber jetzt können wir nicht mehr warten. Keine Zeit für die Leugner und Fatalisten, für die Bequemen und die so tun, als ob sie es nicht schon seit Jahren wüssten. Für die streikende Schüler als unvernünftig verlachen. Einzig unvernünftig ist es doch, jetzt einfach so weiterzumachen. Hier stehen wir mit dem Kummer und mit der Wut, übersterbende Arten und Meere voll Müll und der Angst vor der kommenden Flut. Ein begrenzter Planet und unendliches Wachstum, dass das nicht geht, ist doch trivial. Jetzt Verzicht oder später Vernichtung, ist das echt eine schwierige Wahl? Keine Zeit für die Leugner und Fatalisten, für die Bequemen, die, die sich nicht interessieren, obwohl sie es eigentlich müssten. Für die, die Protest unter aussichtslos verbuchen, wirklich aussichtslos wäre es nur, wenn wir es nicht versuchen. Und harren aus, dass es uns überrollt. Die Maschine ist gierig nach Wachstum. Keiner lenkt, keiner hat so gewollt. Sie läuft wie von selbst und so effektiv. Und weil kaum einer gerne verzichtet, läuft die Maschine halt weiter, die alles verwertet und alles vernichtet. Wir haben keine Wahl, wir haben keine Wahl, sagen die Mäuse und graben sich ein. Wenn sie rauskommen, ist alles staubig und kahl. Der Planet kann uns alle ernähren, doch er darf niemand gehören. Ich weiß, Geld kann nicht alles, aber mit Geld kann man alles zerstören. Keine Zeit für die Leugner und Fatalisten, nur die, die sich nur für Profit interessieren, obwohl sie es eigentlich besser wüssten. Die Schüler gehen auch für euch auf die Straße, weil es jeden angeht, auch für die Faulen und die Ignoranten. Ja, es ist auch deren Planet. Davon bin ich erleichtert und ich weiß, leicht wird es sicher nicht sein. Aber wer, wenn nicht wir? Und wenn jetzt nicht, wann dann? Jetzt ist Schadensbegrenzung noch möglich, doch dafür muss sich sehr vieles ändern und jetzt fängt es an. Ich habe das ja probiert auszuführen, dass halt gerade in der Gesellschaft, in der wir leben, natürlich ein bestimmter Freiheitsbegriff propagiert wird und genau darauf zielt er nämlich ab, so dass halt unsere Gesellschaft sowieso schon Solidarität abbaut, irgendwie von ihrer Struktur her und auch einfach, was auch notwendig ist, da ja Konkurrenz, Leistungsfähigkeit, Durchsetzungsvermögen, was so gefordert wird in der Wirtschaft und die Wirtschaft auch nicht so funktionieren würde und sich die Ökonomisierung bis ins kleinste Privatleben hineinzieht, irgendwie bewusst und also meistens sogar unbewusst jede Pore unseres Lebens irgendwie durchzieht. Von daher, genau. Und vielleicht ein kleiner Funfact, gerade in dem Bezug ist ja die individuelle Freiheit aber auch gar keine tatsächliche Freiheit. Weil wenn du genau betrachtest im Neoliberalismus, welche Freiheit hast du? Du hast die Freiheit zu entscheiden, was du konsumieren darfst. Aber allein schon die Entscheidung, ob du konsumieren möchtest, ist schon mal nicht, ist schon mal nicht gegeben. Ja, ja, Corona, nein. Ja, ich meine, das ist ja auch spannend. Ich meine, das ist ja auch die ganzen Widerständler und Freiheitskämpfer, die da jetzt da sich auf einer ganz komischen Art gegen die Maßnahmen stellen, Impfmaßnahmen, irgendwie Hygieneregelungen und Abstandsgebote und so weiter und so fort. Was ich da auch ganz interessant finde, ist ja, dass es da ganz viel um Freiheit geht und wenn ich mir aber anschaue, wie die Forderungen sind oder wie sich diese Proteste zusammensetzen, merke ich immer wieder, gerade dieses bürgerliche Freiheitsideal, was in dem Sinne ein egoistisches ist und dass das überhaupt gar nicht rebellisch und überhaupt gar kein Widerstand ist gegen das Bestehende und gegen die wirkliche Problematik an der ganzen Geschichte, sondern es ein zutiefst reaktionäres Ding ist, ein Zurück zur Normalität. Irgendwie zurück zur Normalität und die Leute fühlen sich einfach nur in ihren gefühlt Privilegien irgendwie gestört, und sie eigentlich nur auf die Straße gehen, weil jetzt auch sie mal irgendwie unter den Regelungen unserer Gesellschaft leiden müssen. Ja. Und da sie ihre eigene Ideologie, ihre eigenen Gedankenwelt gar nicht hinterfragen können, Entstehen auch sowas wie Verschwörungstheorien, die schuldige böse Menschen, Mächte zu suchen. Und sie können gar nicht verstehen, dass es eigentlich genauso funktioniert und dass Freiheiten die ganze Zeit eingeschränkt werden vom Staat, dass das auch die Aufgabe vom Staat ist, zu regulieren. Du meinst tatsächlich, dass es jetzt in der Pandemie das erste Mal war, dass auch höher privilegierte Menschen irgendwie den staatlichen Einschränkungen zum Opfer fielen? Genau, und da sich die Leute darüber so aufregen, zeigt für mich, wie stark bei manchen Menschen schon diese Ideologie, diese bürgerliche, liberale Ideologie von Freiheit in den Köpfen steckt. Mhm. Also sie... Genau, also es wird gar nicht hinterfragt, was da passiert, sondern es wird nur gesehen, oh, da schränkt mich was ein, mich in meiner persönlichen Freiheit schränkt mich was ein, ohne zu merken, eigentlich macht das der Staat die ganze Zeit. Ja. Und von daher geht es nur um eine bessere Autorität, die gefordert wird. Ja. Klar, die Privilegienfrage ist ja auch jetzt in dieser Pandemie sehr deutlich zutage geworden. Aber um vielleicht da nochmal irgendwie das Ganze auf eine höhere Ebene zu bringen. Also inwiefern ist es für die Utopie wichtig oder was ist wichtiger für die Utopie, die kollektiv solidarische Freiheit oder die individuelle Freiheit? Ich denke, das ist eine Frage, die wir uns durchaus stellen wollen, wenn wir als Anarchistin uns unsere 7 Milliarden Utopien zusammenspinnen. Wird natürlich nicht funktionieren und da kommt es ja hinaus. Ich finde halt nur, es ist, natürlich ist eine andere Form von Freiheit, eine solidarische Freiheitsbegriff, der müsste, glaube ich, schon mehr wieder in den Fokus rücken. Also sprich mit dem Grundgedanken, ich kann nur frei sein, wenn alle frei sind. Mhm. Also Strukturen schaffen, die nicht einfach dasteht, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied irgendwie und nur auf diese Freiheit, die auf Kampf basiert, weil andere Leute haben auch Freiheiten und diese Freiheiten in einem kapitalistischen System schränken sich gegenseitig automatisch ein, wenn das nicht der Staat tut, die Freiheit einzuschränken, sondern... Also im Endeffekt müssten wir zu einer Form, auch eine Gesellschaft, die in einer bestimmten Form auch soziale Gleichheit bedeutet, sprich und Absicherung für alle, dass alle ihre Freiheiten ausleben können mit Rücksicht auf die anderen. Mhm. Weil hier die bürgerliche Freiheit ist in dem Sinne auch verlogen, weil wenn es so eine Freiheit gibt in unserem System, die kann man einem auch wegnehmen. Also diese Freiheit, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, fast. Und von daher, man sieht es ja, viele Leute sind nicht frei. Viele Leute sind frei, merken aber nicht, dass viele Leute nicht frei sind. Wir unterliegen auch bestimmten Sachzwängen im Kapitalismus. Wir müssen alle arbeiten gehen, um überhaupt leben zu können. Irgendwie Lohnarbeiten gehen sozusagen. Also ich kann mich dem gar nicht verweigern. Und wenn, dann geht es mir schlecht oder ich bekomme Sanktionen und so weiter und so fort. Ich denke, für die Utopie wäre es auf jeden Fall dadurch auch wichtig, vielleicht nochmal die Definition von Individuum bzw. die Definition der individuellen Wahrnehmung zu verändern. Also das, was wir jetzt verstehen, das Individuum ist ja eine sehr zentralistisch-egoistische Wahrnehmung des Individuums, Form des Ichs, das... aber ja auch erstmal durch die Erfahrungen der Sozialisation halt so geprägt ist. Wir sind neoliberal sozialisiert. Dementsprechend ist alles an Selbstverwirklichung, an Ich, halt irgendwie, wie schon bereits erwähnt, mit einem Konsumgedanken oder mit einem Verwertungsgedanken versehen. Das Individuum kann halt aber in einer Transformation der Gesellschaft halt auch selber anders definiert werden, indem zum Beispiel das Individuum sich viel mehr darüber, über den Dienst für die Gemeinschaft definieren kann. So. Genau. So Beispiel vielleicht so überspitzt das Mutter-Theresa-Prinzip. Ja, mir ist auch gerade der Gedanke gekommen, so Es ist ja, ich meine, es ist was, was man lernen muss, und viel lernt man einfach durch einen gesellschaftlichen Umgang, Kindergarten, Schule, Freundschaften, Freundinnenschaften und so weiter und so fort. Genau. Und mein Gedanke war ja gerade irgendwie, also ich hab so Orte oft getroffen oder war viel in Orten, wo das automatisch ausprobiert wurde, wo ich mich aber individuell als Individuum ausleben konnte, das aber in der Form von einer Gemeinschaft war, in selbstverwalteten Jugendzentren zum Beispiel, ja, wo das erprobt werden konnte. Also es gab auch Räume, wo sich die Individuen getroffen haben mit ihren individuellen Bedürfnissen, aber einen Raum hatten, um diesen solidarisch zu bespielen, wo man sich miteinander absprechen musste, ja, und so dadurch eine bestimmte Form gelernt hat, miteinander umzugehen, solidarischen Umgang gelernt. Und trotzdem den Raum hatte, sich individuell entfalten zu können in einem durchweg gemeinschaftlich geführten Raum. Also genau, und ich sehe ja, oder man erfährt ja auch immer, dass gerade solche Räume, selbstverwaltete Räume irgendwie geschlossen werden, weil ihnen die Gelder gekürzt werden oder geräumt werden, wie mal in Berlin. In letzter Zeit auch immer wieder, dass linke selbstverwaltete Räume einfach klar, sie sind halt das Beispiel des Gegenkonzepts, dass, genau, und dass die Verwirklichung des Individuums halt nicht im Eigenheim stattfinden muss, sondern halt auch in einem gemeinschaftlich organisierten Raum, in dem immer wieder ein Konsens neu ausgehandelt werden muss, trotzdem besser funktionieren kann. Genau. Und es ist ja aber auch so, dass der Staat, die Regierung in Deutschland zumindest, oder halt aber auch weltweit, ja auch durch den Sozialabbau irgendwie auch das viel weniger das Gefühl noch vermitteln, dass so eine Gemeinschaft da ist oder eine Gesellschaft, die für die Menschen, die in ihr Leben irgendwie halt auch da ist und sorgt. So ist es einfach nur ein Kampf, jeder gegen jeden. Sprich, Hartz-IV Gesetzgebung zum Beispiel, Privatisierung von ganz vielen vorher öffentlichen Räumen, Institutionen. Man sieht es ja auch an Krankenhäusern, die jetzt Profit abwerfen müssen, viel Privatisierung gebracht haben mit Fallpauschalen. Also sprich, es geht alles immer mehr in die Richtung und es scheint leider keine wirkliche Gegenbewegung zu dieser Tendenz zu geben. Was man auch selbstkritisch sagen muss, dass auch wir das nicht hinbekommen, Räume in dem Sinne so breit öffentlich zu machen, wo viele Menschen dieses solidarische Miteinander erproben können. Vielleicht auch, weil wir in der Linken selbst schon zerstritten sind, inwiefern es in die individuelle Freiheit und die gesellschaftlich solidarische Freiheit zusammenspielen können. Also da ist ja die Linke an sich uneins. Ja, das stimmt natürlich auf jeden Fall. Ja. Naja. Was natürlich wahrscheinlich auch ein Produkt ist, davon ist, dass wir alle natürlich auch in dieser Gesellschaft gefangen sind. Ich merke auch, wie ich durch meine Lohnarbeit, was das mit mir gemacht hat. Ja, natürlich. Auch an Autorität, die ich gelernt habe, wo ich gedacht habe, nein, eigentlich will ich das gar nicht. Aber ich habe trotzdem gemerkt, in bestimmten Kategorien zu denken, auch Profitkategorien. Genau. Naja, und wir alle erwischen uns auch dabei, wie wir uns individuell verwirklichen können, indem wir uns Dinge kaufen. Zum Beispiel, ja. Schicker Pullover übrigens. Ja. Naja, bleibt vielleicht abschließend zu sagen, also viele Probleme sind individuell geschaffen, deswegen, Leute, falls ihr es noch nicht getan habt, lasst euch impfen, weil ich will wieder tanzen gehen. Und ich auch. Das ist meine individuelle Selbstverwirklichung, der ich wieder entgegenstrebe. Und wir können uns nur alle wieder individuell selbst verwirklichen beim Tanzen oder beim Saufen oder beim, keine Ahnung, wenn wir jetzt einfach solidarisch gesellschaftlich handeln. Das heißt, wer impfen kann, geht bitte impfen. Wer sich nicht impfen kann, hat hoffentlich trotzdem sämtliche Solidarität von den der Umgebung zu erwarten, weil auch das fehlt mir vielleicht manchmal als Randbemerkung. Denkt bitte an die Menschen, die sich nicht impfen lassen können. So, und genau, schließt diese nicht gesellschaftlich auf, weil auch das passiert gerade, dass Menschen keine gesellschaftliche Teilhabe mehr haben, obwohl sie sich gerne impfen würden, aber es aus unterschiedlichen Gründen nicht können. Da würde ich vielleicht noch einen Abschlusssatz machen. Natürlich gilt es auch andersrum. Leute, nur weil ihr denkt, ihr seid geimpft, das heißt nicht, dass ihr safe seid. Nehmt trotzdem Rücksicht auf Menschen in eurer Umgebung, haltet weiterhin Abstand, tragt Masken und so weiter und so fort. Deswegen seid individuell beim Tanzen und tanzt alleine. Okay, wir quatschen auch schon wieder eine Weile, von daher würde ich sagen, hoffen wir, dass wir mach euch... Mach was an zum Tanzen. Nein, was ich sagen wollte, ich hoffe, wir konnten euch ein paar gute Gedanken geben, wo ihr weiter drüber nachdenken könnt. Wir hören jetzt auf mit der Diskussion. Schreibt eure Gedanken in die Kommentare. Wir haben keine Kommentarspalte, oder? Wir haben keine Kommentare. Schreibt sie an die Wand. Genau. Da gibt es einen coolen Tunnel, da könnt ihr was reinschreiben. Genau, Eröffnung. Kombilösung. Ja, wieder einen Haufen Geld ausgegeben für nichts, aber das ist ein anderes Thema. Muss ja! Jetzt was zum Tanzen. Ihr habt es nicht anders gewollt! Ich hasse euch wirklich, ihr Scheißer! Seid ernsthaft, stark verwirrt, redet nur Scheiße! Vorlängsten vom Flüchtling irritiert, soll unter euch sein! Und Fremdes hat bei euch nichts verloren! Egal ob Dresden, ob Freital, der Pöbel zeigt den Zorn! Deutschland, Arschloch! Wir hassen dich so sehr. Du warst als Kind schon scheiße. Und das ändert sich nicht mehr. Ihr seid scheiß Deutsche und Deutsche tun, was Deutsche eben tun. Verwerten, töten, unterjochen. Keine Zeit, um auszuruhen. Es gibt noch viel zu unterdrücken. Erst Europa, dann die Welt. Ja, zwei Versuche, militärisch, jetzt vorerst nur mit Geld. Deutschland, Arschloch, fick dich. Wir hassen dich so sehr. Du warst als Kind schon scheiße. Und das ändert sich. Es ist eigentlich nur die Angst von dem, was man hört, es könnte was passieren. Ja. Haben Sie nicht mehr Angst vor den Leuten, die Böller werfen, Steine werfen? Die schmeißen sie ja nicht auf Deutsche. Die schmeißen sie aber auf andere Menschen, ne? Aber es sind keine Deutschen. Das geht doch gegen jede deutsche Norm. Da sind wir Deutschen ganz anders. Für Sauberkeit, für Ehrlichkeit. Der Finanzminister hat über die Verhandlungen in der Eurogruppe berichtet und noch einmal deutlich gemacht, dass es ein außerordentlich großzügiges Programmangebot an die griechische Regierung gegeben hat. Wir sehen heute, dass Europa robuster auf eine solche Situation reagieren kann, als dies vor 5 Jahren der Fall gewesen wäre. Deutschland, Arschloch, fick dich. Wir hassen dich so sehr. Schon scheiße. Und das ändert sich nicht mehr. Deutschland, Arschloch, fick dich. Jetzt nennst du mal nicht ein. Spielst gern Opfer, bist stets Täter. Wirst wohl immer scheiße. Ja, das war jetzt die Diskussion und ich hoffe, ihr konntet zu Egotronic Deutschland Arschloch fick dich tanzen. Sonst hörtet ihr in dem Beitrag noch als am Anfang, hörtet ihr Wieso scheiß Weihnachtszeit, passend zu dieser wunderschönen besinnlichen Zeit, die jetzt losgegangen ist. Zwischendrin hörtet ihr Dota, keine Zeit,

zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht. Ich hab keine Pflicht. Marlene hatte andere Pläne. Simone Beauvoir sagt Gott bewahr. Und vor dem ersten Kinderschreien muss ich mich erstmal selbst befreien. Und augenblicklich fühl ich mich unbeschreiblich. Kommen wir zum nächsten Thema, und zwar dem NSU. Hier gibt es Neues. Und zwar am 2. Dezember 2021 fand der nächste Prozess statt, und zwar in der nächsten Instanz, nämlich dem BGH, das ist hier in Karlsruhe. Und zwar zum NSU-Komplex. André Emlinger wird da Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen, und deswegen gab es diesen Prozess, 10 Uhr im Sitzungssaal E101, wurde verhandelt darüber, ob inwiefern das stimmt, dass in den bisherigen Urteilen, dass die nochmal in die nächste Instanz kommen und nochmal verhandelt werden. Im Detail ging es darum, dass André Emminger soll die Bahncards, die Beate Zschäpe und Mundlos benutzt haben, bezahlt haben und für die organisiert haben, und zwar nicht auf deren wirklichen Namen, sondern auf seinen eigenen Namen und auf den Namen seiner Frau, und will aber irgendwie nicht so richtig davon gewusst haben, wie man die zur Verfügung stellt, beziehungsweise was Beate Zschäpe und Mundlos so als nächstes vorhaben. Dazu gab es eben diesen Prozess, in dem werden quasi alle einzelnen Punkte nochmal verhandelt. Es gab dazu auch eine Demonstration am selben Tag, und daraus werden wir euch jetzt ein paar Schnipsel und Eindrücke zeigen bzw. hören lassen. Behindert und verhindert wurde. Lass die Zeit des NSU und des Verwaltungsgerichts in München von vornherein einer Fehlgeschichte, weil das Ergebnis war natürlich, dass die einzelnen Morde und damit auch die Hinterleute dieser Morde in den einzelnen Orten nicht richtig untersucht wurde. Es wäre besser gewesen, die einzelnen Morde jedenfalls dort am Ort der Tat zu verhandeln. Dann hätte es eine bessere Aufklärungsmöglichkeit gegeben. Die Frage ist bloß, wer hat Interesse an der Aufklärung und wer hat kein Interesse? Erst durch die NSU-Morde, die auch noch als Dönermorde und im Kampf gegen die Opfer jahrelang im Verborgen blieben, erst dadurch wurde das wahre Ausmaß rassistischer und faschistischer Morde in Deutschland klar. Nachdem man sich rückwirkend bis 1990 verschiedene Morde angeschaut hat, ist man zu dem Ergebnis gekommen, dass seit 1990 200 faschistische Morde hier passiert sind, die alle aber anders deklariert waren. Das ist ein Skandal und das darf sich nicht wiederholen. Es ist so, dass als Allheilmittel die Law and Order Fraktion dann sagt, wir müssen den Verfassungsschutz und den Staatsschutz ausbauen. Sage ich auf keinen Fall. Der Verfassungsschutz ist nicht die Lösung des Problems, sondern der Verfassungsschutz ist ein großer Teil des Problems. Ich war ganz entsetzt, als ich in den Medien ein Interview mit dem stellvertretenden NPD-Landesvorsitzenden von Thüringen gehört habe. Im Rahmen des NPD-Verbotsverfahrens vor dem Bundesverfassungsgericht wurde er gefragt, ob ihn das nicht stören würde, dass im Vorstand der NPD ein Verfassungsschützer war, ein V-Mann. Da sagte er nein. Wir haben uns das ja schon gedacht, dass da V-Leute sind. Weil da gab es speziell einen, der konnte Sachen veröffentlichen, für die wir jeweils Strafverfahren bekommen hätten. Und ihm ist nie was passiert. Aber das war uns auch egal, weil er hat immer unsere Sache vorangebracht. Und das ist der Hauptskandal. Der Hauptskandal ist, dass mit Geld von Steuergeldern der NSU und solche Strukturen überhaupt erst aufgebaut worden sind. Dass es Tatprovokationen gab von Seiten von Verfassungsschützern und V-Leuten. Und dass jetzt sozusagen die Spuren verwischt werden durch Schreddern und Schärfen von Akten. Und deswegen geben wir keine Ruhe. Wir sagen kein Schlusslicht, es muss weiter aufgeklärt werden. Und ich will jetzt bei dieser Wetterlage nicht mehr lang machen, aber zwei Sachen möchte ich schon noch sagen. Erstens, das, was Sie hier beim NSU gesehen haben, das waren rassistische Morde und das sind nicht die einzigen. Ich möchte auch an Urijallo erinnern. Und überall passieren rassistische Morde. Die Gesellschaft hat ein Rassismusproblem und das müssen wir bekämpfen. Und die Grundlage für rassistische Morde, egal wer sie begeht, ist immer die Ausgrenzung von Leuten, von denen man meint, dass sie eigentlich nicht hierher gehören. Wir sagen, alle, die hier sind, gehören auch hierher, brauchen gleiche Teilhabe. Und das ist der beste Schutz gegen Rassismus. In Heilbronn wurde die Polizistin Giesewetter ermordet durch den NSU. Und es gab große Anstrengungen erstmal, dass hier überhaupt auch in Baden-Württemberg ein Untersuchungsausschuss eingerichtet wurde. Weil das war so nicht vorgesehen. Und dazu zwei Sachen, und dann komme ich auch zum Schluss. Wo wir in Heilbronn auf der Wiese, wo der Mord begangen worden ist, für einen Untersuchungsausschuss demonstriert haben, wurde ich, eine Anwaltskollegin und ein Historiker, nachdem wir uns 50 Meter aus dem Bahnhof ausbewegt haben, sofort angehalten. Eine Gruppe Polizisten sprang aus dem Gebüsch hervor, hatte ein Zentimetermaß in der Hand, maß unsere Stangen ab und sagte, sie sind 2,20. Das müssen wir konfiszieren, das ist nicht erlaubt. Das ist der Skandal, dass offensichtlich die Polizei in diesem Falle und Polizeikräfte gegen Antifaschistinnen und Antifaschisten eingestellt waren, aber an der Aufklärung kein Interesse hatten. Und das wundert deswegen auch nicht, weil ein Vorgesetzter der BFE-Einheit, in dem die Kollegin Giesewetter war, der war beim Ku Klux Klan, ein zweiter der Einheit auch. Und in einem Interview mit einem Ku Klux Klan-Mitglied in der USA wurde bekannt, das hat er jedenfalls behauptet, dass noch weitere 18 Leute in Baden-Württemberg bei der Polizei beim Ku Klux Klan waren. Wir fragen uns, sind diese heute noch im Polizeidienst? Stehen die uns vielleicht bei einer Versammlung gegenüber? Haben die vielleicht den Knüppel in der Hand, wenn Antifaschisten auf rassistische Taten hinweisen? Wir fordern Verfassungsschutz auflösen. Wir fordern Staatsschutz entnazifizieren. Und wir fordern kein Schlussstrich, Aufdeckung aller rassistischen Verbrechen und Verfolgung aller rassistischen Verbrechen und die Schaffung einer Gesellschaft, in der Rassismus der Boden entzogen wird. Danke. Allein dieser Prozess zeigt eigentlich schon, wie viel noch ungeklärt ist und dass man unter diese ganze Sache keinen Schlussstrich ziehen kann. Und meiner Meinung nach auch nie werden wird, solange noch Akten irgendwie geschwärzt sind oder unter Verschluss sind, wird es einfach kein Ende und keine lückenlose Aufklärung, wie eigentlich versprochen, geben. Genau, so viel und so weit zum Thema. Jetzt gibt es erstmal Musik. Das Beste, was passieren kann für politische Bands, das ist der richtige Song im richtigen Moment. Beate J. Bird U2 kam 4 Tage nach dem ersten Pegida-Aufmarsch. Wirklich wahr, ein Lied über Nazis und Antisemiten, während die Schweine sich gerade formierten. Doch es ging auch um Hippies und so, bei denen ist Antisemitismus Friedensdemo. Ken Jebsen galt noch als kritischer Geist, sogar die AfD war noch diese Wirtschaftspartei. Deutscher Rap hatte sein gutes Gewissen noch nicht entdeckt und war im Endeffekt nicht so weit weg von Rudolf Hess. Unser Track war auch ein Track gegen Verschwörungstheorien, die waren damals noch funky und nicht verpönt und unbeliebt. Politischer Rap war per se schon besonders, das war die Sachlage, als unser Song kam. Was sollen die Nazis raus aus Deutschland? Was hätte das für einen Sinn? Die Nazis können doch nicht raus, denn hier gehören sie hin. Nazis rein, Nazis rein, Nazis rein, Nazis rein. Deutsche brauchen Nazis, so können sie moralisch sein. Nazis rein, Nazis rein, Nazis rein, Nazis rein. Weltmeister Deutschland gestärkt aus der Vergangenheit. Ein paar Jahre später, es gehört zum guten Ton, dass jeder Gangster-Rapper sagt, jeder Nazi ist ein Hurensohn. Aber sprich die mal auf Israel an. Es geht fuck AfD, aber wie bei Hamas. Und dann ist da die Zivilgesellschaft, die ganzen guten Deutschen gegen rechts im Widerstandskampf. Sie sagen, ihr seid nicht das Volk mit euren Hakenkreuzen. Antifaschismus als die Suche nach den wahren Deutschen, die aus der Geschichte jetzt gelernt haben und voller Pietät der Welt endlich wieder zeigen wollen, wie es geht. Fuck AfD hier, fuck AfD da. Braucht es wirklich noch einen Antilopen-Song zum Thema? Und jeder lacht über Verschwörungstheoretiker, weil man sich selbst dabei erheben kann. Politische Bands werden vom Zeitgeist überholt. Beate J. Bird U2 wäre heute einfach nur ein Song. Was sollen die Nazis raus aus Deutschland? Was hätte das für einen Sinn? Die Nazis können doch nicht raus, denn hier gehören sie hin. Nazis rein, Nazis rein, Nazis rein, Nazis rein. Deutsche brauchen Nazis, so können sie moralisch sein. Nazis rein, Nazis rein, Nazis rein, Nazis rein. Weltmeister Deutschland gestärkt aus der Vergangenheit. Und während ich hier rede, plant die nächste rechtsextreme Terrorzelle. Einen Anschlag, Neonazis machen heftig Welle. Unser Song hat sich mörderisch bestätigt. Wer heute Pazifist ist, will die Wirklichkeit nicht sehen. Ich reim mich nicht ein bei den wiedergutgewordenen Deutschen und erst recht nicht bei den Leuten, die die Nazi-Gefahr leugnen. Und auch nicht bei denen, die Islamismus nicht erwähnen. Deutsche Rapper fanden Charlie Hebdo-Attentat okay. Politische Bands sind eher selten populär. Ich lass mir selber nicht so gern die verdammte Welt von ihnen erklären. Das Problem von solchen Bands, wenn sie mal kurz in Mode sind, ist, dass die einstmalige Haltung schnell zur leeren Pose wird. Was gestern radikal war, kann heute staatstragend sein. Man klopft sich die Schulter wund und füttert das Phrasenschwein. Man hält nur daran fest, wofür man angetreten ist. Doch vielleicht hört Beate Cepo heute Antilopen-Gang. Was sollen die Nazis raus aus Deutschland? Was hätte das für einen Sinn? Die Nazis können doch nicht raus, denn hier gehören sie hin. Nazis rein, Nazis rein, Nazis rein, Nazis rein. Deutsche brauchen Nazis, so können sie moralisch sein. Nazis rein, Nazis rein, Nazis rein, Nazis rein. Weltmeister Deutschland gestärkt aus der Vergangenheit. Nazis rein, Nazis rein, Nazis rein, Nazis rein. Deutsche brauchen Nazis, so können sie moralisch sein. Nazis rein, Nazis rein, Nazis rein, Nazis rein. Weltmeister Deutschland gestärkt aus der Vergangenheit. Ja, zum Ende der Sendung hin. Wir hatten im Ankündigungstext geschrieben, dass es heute noch einen Beitrag gibt zu Horst Stohwasser. Wir sind in den letzten paar Minuten. Den Beitrag gibt es leider nicht, weil unsere Redaktionskollegin leider nicht konnte. Und ja, ich mache jetzt noch eine kleine Runde Freestyle und habe ein schönes Gedicht rausgesucht. Und zwar von dem deutschen Schriftsteller schottischer Herkunft und Wegbereiter des deutschen Naturalismus, John Henry Mackay, der mal ein Gedicht geschrieben hat unter dem Titel Anarchie. Und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. immer geschmäht, verflucht, verstanden nie. Bist du das Schreckbild dieser Zeit geworden? Auflösung aller Ordnung rufen sie. Seist du und Kampf und nimmerrendend morden. O, lass sie schreien, ihnen, die nie begehrt, die Wahrheit hinter einem Wort zu finden. Ist auch des Wortes rechter Sinn verwehrt, sie werden Blinde bleiben unter Blinden. Du aber, Wort, so klar, so stark, so rein, das alles sagt, wonach ich ruhlos trachte. Ich gebe dich der Zukunft, sie ist dein. Wenn jeder endlich zu sich selbst erwachte, kommt sie im Sonnenblick, im Sturmgebrüll, ich weiß es nicht. Doch sie erscheint auf Erden. Ich bin ein Anarchist. Warum? Ich will nicht herrschen, aber auch beherrscht nicht werden. In diesem Sinne hören wir uns jetzt einen klassischen Song aus der anarchistischen Geschichte an. Ich sage euch danach welchen, vielleicht wisst ihr es eh. Und dann geht es nochmal ein bisschen weiter mit Texten, Lyrik und so ein bisschen Anarchiekram. Aber hast du auch irgendwie noch für die Zukunft was abgesichert oder nicht? Hast du noch was im Petto oder? Ja, Dosen. Ja, Dosen. Ich warte auf den Fall. Ich fahre nach Thailand. Plastikflaschen mit Dosen. Ich sammle ich auf dem Balkon. Im Supermarkt dann kommt nach oben. Ich freue mich schon auf den Bon. Plastikflaschen mit Dosen. Ich auf dem Balkon. Im Supermarkt dann kommt nach oben. Ich freue mich schon auf den Bon. Rein ins Loch, piep, rein ins Loch, piep, rein ins Loch, piep, rein ins Loch, piep, rein ins Loch, piep, rein ins Loch, piep, rein ins Loch, piep, rein ins Loch. Plastikflaschen und Dosen sammle ich auf dem Balkon. Im Supermarkt dann kommt nach oben. Ich freue mich schon auf den Bon. Rein ins Loch, piep, rein ins Loch, piep, rein ins Loch, piep, rein ins Loch, piep. Bis langsam reinschut. Plastikflaschen mit Dosen sammle ich auf dem Balkon. Im Supermarkt dann kommt nach oben. Ich freue mich schon auf den Bon. Plastikflaschen mit Dosen sammle ich auf dem Balkon. Im Supermarkt dann kommt nach oben. Ich freue mich schon auf den Bon. Rein ins Loch, piep, rein ins Loch, piep. Ja, beim Abspielen dachte ich mir, das ist ein Klassiker, den wahrscheinlich kein Mensch kennt. Jetzt oder nie, Anarchie von Cochise oder C-O-C-H-I-S-E. Cochise. Vom Album Wir werden leben. Super Band außerdem. Aber wie gesagt, fiel mir ein, das ist ein Klassiker, den wahrscheinlich wirklich so gut wie niemand kennt. Dringend mal anhören, die Band ist echt gut. Und jetzt kommt, glaube ich, noch ein weiteres Textchen oder Gedicht oder was auch immer das Internet ausspricht. Ja, dann habe ich noch was gefunden und leihe Etienne de Boétie meine Stimme. Und zwar mit einem Zitat zum Thema Tyrannei. Es genügt nicht, dass sie ihm, dem Tyrannen, gehorsam sind. Sie müssen ihm gefällig sein. Sie müssen sich in seinen Diensten zerreißen und plagen und kaputt machen. Sie müssen in seinem Vergnügen vergnügt sein, immer ihren Geschmack für seinen aufgeben, müssen ihrem Temperament Zwang antun und ihre Natur verleugnen. Sie müssen auf seine Worte, seine Stimme, seine Winke, seine Augen achten. Augen, Füße, Hände, alles muss auf der Lauer liegen, um seine Launen zu erforschen und seine Gedanken zu erraten. Heißt das glücklich leben? Heißt das Leben? Gibt es auf der Welt etwas Unerträglicheres als das? Ich sage nicht für einen Menschen höherer Art, nur für einen mit gesundem Verstand oder noch weniger für einen, der Menschenantlitz trägt. Welche Lage ist kläglicher als diese, in nichts sich selbst zu gehören, von einem anderen seine Wohlfahrt, seine Freiheit, Leib und Leben zu nehmen. Aber sie wollen dienen, um Reichtum zu erwerben. Wie, wenn sie damit etwas erlangen könnten, was ihnen gehört, das sie freilich von sich selbst nicht sagen können, da sie sich selbst gehören? Und wie, wenn einer unter einem Tyrann etwas Eigenes haben könnte, wollen sie erreichen, dass ihnen der Reichtum zu eigen sei? Und sie denken nicht daran, dass sie es sind, die ihm die Macht geben, allen alles zu nehmen. Etienne de Boëthie. Und jetzt ein letzter Song zum Schluss von Cochise, der Staat ist dumm und stinkt. Und dann kommt wirklich das Outro und dann ist die Sendung wirklich zu Ende. Radio a.noblogs.org, meldet euch, redet mit uns, kritisiert uns, tretet in den Dialog, schickt uns Beiträge, macht bei der Sendung mit. Genau, mal Anarchie erst selber machen. Es geht weiter mit Musik und zwar Cochise mit einem Titel, den auszusprechen ich mir als Wiener ein bisschen schwer tue. Er heißt, der Staat ist doof und stinkt.